haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Spanner, erster Teil. Als Privatdetektiv erlebt man einiges und man erfährt einiges über den Menschen an sich. Zum Beispiel, dass viele Menschen ein Doppel- oder Mehrfachleben führen, ohne dass das jemand stört, bis es dann doch stört. Viele dieser geheimen Leben sind triebgesteuert. Dazu gehören auch die Spanner, die nachts in fremde Schlafzimmer glotzen. V. Stempfli fühlte sich von einem dieser triebhaften Wesen bedrängt. Da drüben neben dem Baum, da steht er und schaut mit einem Fernglas zu mir ins Schlafzimmer. Und weshalb kaufen Sie sich nicht einfach ein Rollo oder einen dichten Vorhang? Das meinen Sie jetzt nicht im Ernst, oder? Ich lasse mir von einem perversen Lüstling nicht vorschreiben, wie ich zu wohnen habe. Außerdem bin ich es mir gewohnt, dass Leute in meine Wohnung schauen. Aber nicht so. Sie sind es sich gewohnt, dass die Leute mit dem Feldstecher in ihr Schlafzimmer schauen? Nein, nicht so. Aber ich habe einige Jahre in Holland gelebt. Und dort gehört es zur Tradition, dass man keine Vorhänge hat. Auch nicht im Parterre. Da dort viele Häuser nicht unterkellert sind, ist man immer auf Augenhöhe mit den Bewohnern. Und dieser Spanner ist jeweils auf Augenhöhe mit Ihrem Bett? Der Mann ist mir unheimlich. Er trägt eine Maske. Und trotzdem haben Sie einen Verdacht? Ja. Ein Mann aus dieser Siedlung. Er muss sich hier sehr gut auskennen. Denn plötzlich verschwindet er, wird beinahe unsichtbar. Gibt es noch andere Opfer? Davon habe ich nichts gehört. Es gibt ja nicht derart viele sehr gut aussehende Frauen hier im Haus. Vor allem gibt es nicht sehr viele Wahlmöglichkeiten für einen Spanner in einem Haus mit 10 Stockwerken. Nebenan, in der Nummer 7b, da wohnt eine junge Frau im Parterre. Er aber spannt bei mir. Das hört sich so an, als wären Sie ein wenig stolz darauf. Sind Sie sich sicher, dass ich den Mann überführen soll? Oder soll ich vielleicht ein Blind Date mit ihm und Ihnen vereinbaren? Spanner sind kranke Männer. Vielleicht ist er harmlos. Vielleicht aber auch ein Vergewaltiger oder Mörder. Ich möchte es nicht darauf ankommen lassen. Haben Sie die Polizei über den Spanner informiert? Ja. Und seither fährt ab und zu ein Streifenwagen vorbei. Ich möchte, dass Sie den Mann überführen, damit ich wieder unbeaufsichtigt durch meine Wohnung gehen kann. Sie wiegte ihre Hüften und ich wiegte ab, ob die Frau eine Sünde wert war. Ehe ich mich versah, hatte sie mir einen Umschlag mit ein paar Banknoten in die Außentasche meiner Jacke gesteckt. Da es noch ein paar Stunden hell war, sah ich mich ein wenig in der Gegend um. Ich traf auf einen Mann, der mit einem ohrenbetäubenden Gerät namens Laubbläser unterwegs war. Was sagten Sie? Können Sie nicht mal das Ding ausschalten? Ja, ich bin der Verwalter. Ausschalten! Doch, doch, das kann man gut aushalten. So, jetzt habe ich den ersten Teil fertig. Unglaublich, was alles von den Bäumen fällt. Eigentlich eine unglaubliche Verschwendung, wenn man die Blätter wenigstens essen könnte. Ich habe mal versucht, eine Suppe daraus zu machen. Am nächsten Tag ist meine Frau ausgezogen. Als Verwalter kennen Sie sicherlich die Bewohner hier im Haus. Gab es zuletzt irgendwelche Reklamationen? Können Sie sich ausweisen? Ja. Das kann ich hier. Maloney. Ja, aber das ist ein Pass. Als Polizist müssten Sie einen Dienstausweis auf sich tragen. Ich bin Privatdetektiv. Verstehe. Geht es um Defner? Wie kommen Sie darauf? Nun, man hört so Geschichten, dass er auf krank macht und eine Rente bezieht. Was hört man sonst noch für Geschichten? Vor einem halben Jahr gab es ein Gerücht, dass eine Dame in 7b tagsüber in ihrer Wohnung Kunden empfängt. Sie verstehen? Hat sie in ihrer Wohnung Tupperware verkauft? Das wahrscheinlich weniger. Egal. Zuerst hat sie sich ausgezogen und dann ist sie ausgezogen, sozusagen. Aber sonst ist es hier überraschend ruhig und friedlich, obwohl fast 20 Nationalitäten in den Hochhäusern wohnen. In der Gegend soll in letzter Zeit ein Spanner sein Unwesen treiben. Spanner? Ja. Gibt es die noch? Ich dachte, seit man im Internet rund um die Uhr nacktes Fleisch betrachten kann, müssen die nicht mehr in Vorgärten herumlungern. Ein Spanner will reale Frauen sehen, keine Fotos und Filme. Kann schon sein. Abends sitze ich vor dem Fernseher und trinke Bier. so wie das jeder anständige Schweizer macht. Je größer die Wampe, umso anständiger der Mann. Er zeigt auf seinen Bauch, schaut auf seine Armbanduhr und stellte das Monsterblasgerät wieder an. Ich flüchtete und stopfte mir in einem Restaurant den Magen voll. In meinem Büro beantwortete ich einen Anruf und füllte eine Thermosflasche mit Kaffee und einen Flachmann mit Whisky. Derart gerüstet legte ich mich auf die Lauer. Ist Ihnen nicht gut? Mir geht es prächtig. Ich studiere das Paarungsverhalten von Weinbergschnecken bei Nacht. Mein Bruder hat auch studiert, aber der lag nie nachts vor Häusern herum. Echte Studenten liegen alle irgendwann einmal nachts vor den Häusern herum. Meist, weil sie dem Alkohol zusprechen. Möchten Sie mit mir einen Schluck teilen? Das geht nicht, ich bin verheiratet. Besonders glücklich sehen Sie aber nicht aus. Daran ist das Pay-TV schuld. Ah, Ihr Mann schaut sich unanständige Filme an. Ach was, Formel 1. Und seit er Pay-TV hat, kann er aus verschiedenen Kameraperspektiven wählen. Und weil er nichts verpassen will, zeichnet er jede Kameraperspektive auf Harddisk auf. Und schaut sie sich nachher an, in voller Länge. Ist das noch normal? Vielleicht sollten Sie ihn auch mal mit einer ungewohnten Kameraperspektive überraschen. Ich kann diese Motorengeräusche nicht mehr hören. Deshalb bin ich geflüchtet. Und vor wem sind Sie geflüchtet? Das mit den Schnecken nehme ich Ihnen nicht ab. Flüchten Sie öfter nachts ins Freie? Unsere Wohnung ist klein und weil er alles aufzeichnen will, stehen überall Fernsehgeräte und Harddisk herum. Haben Sie vielleicht einen Mann mit einer Maske gesehen? Ja, sicher, das ist Herr Ürdül. Er ist Türke und er hat sich das Nasenbein gebrochen. Und er steht nachts hier herum mit einem Feldstecher in der Hand. Herr Ürdül, ein Spanner? Nein, das glaube ich nicht. Außerdem ist er immer mit seiner Frau unterwegs. Jetzt aber raus mit der Sprache. Was machen Sie hier? Sind Sie vielleicht ein Spanner? Ich gebe es zwar nicht gerne zu, aber in meinem Beruf gehört das Beobachten fremder Menschen einfach dazu. Sie sind Detektiv? Das ist großartig. Ich liebe Krimis. Leider habe ich wegen der Formel 1 schon lange keinen mehr gesehen. Sie sollten mit Ihrem Mann reden. Vielleicht hat er doch nicht begriffen, dass in jeder Kameraperspektive immer der Gleiche gewinnt. Ganz so blöd ist er auch nicht. Aber ich habe ihn schon nicht wegen seiner Intelligenz geheiratet. Ich gehe jetzt zu meiner Freundin und da kochen wir uns etwas Gutes. Soll ich Ihnen den Rest anschließend vorbeibringen? Ich sagte ihr, dass ich keinen Hunger verspürte. Sie wünschte mir eine erfolgreiche Jagd und entschwand. 2 Stunden lang tat sich nichts, bis auf ein paar Hundebesitzer und ein Fenster, das auf und zu ging und aus dem einen Moment lang das Brummen und Heulen von Formel-1-Motoren drang. Dann fuhren 2 Streifenwagen vor und ein mir nicht ganz unbekannter Herr betrat die nächtliche Bühne. Na, Maloney, halten Sie wieder einmal die Polizei auf Trab? Wie soll ich meinen Kollegen das Missverständnis erklären? Was für ein Missverständnis? Uns wurde ein Leichenfund gemeldet. Offenbar hat sich jemand bereits abgeschrieben. Aber das ist ja auch kein Wunder bei Ihrem Lebenswandel. Ich wandle gesund und atme frische Nachtluft, die nur ab und zu durch Ausdünstungen der hiesigen Polizei verunreinigt wird. Moment mal. Das ist die 7C. Der Anruf hat aber gesagt, dass die Leiche vor der 7A liegt. Das ist da drüben. Sie lagen vorhin da drüben? Ich lag da vorne, auf der Lauer. Ich kann mir meine Arbeitszeit nämlich nicht aussuchen. Sie sind beruflich unterwegs. Allerdings. Wieder so eine schmutzige Wäschesache. Untreuer Mann oder Frau. Fühlen Sie sich dabei nicht elend und als Verlierer? Oder haben Sie sich schon daran gewöhnt? Das Einzige, woran ich mich nicht gewöhnen werde, ist Ihr Anblick. Ich glaube, da pfeift sie jemand zurück. Da winkt uns jemand zu und zeigt auf den Boden. Vielleicht liegt da tatsächlich eine Leiche. Würde mich nicht wundern. Ich könnte ja bei der Polizeidirektion beantragen, anstelle von Leichenspürhunden eine Maloney anzustellen. Er winkte einer mürrisch dreinschauenden Polizistin zu. Diese schlug entsetzt die Hand vor den Mund und starrte auf den Boden, als sie vor dem Haus 7A ankam. Ich gesellte mich zu ihr. Auch der Arzt folgte. Und alle 3 starrten wie auf den Mann, der tot am Boden lag. und auf die Polizeiuniform, die er trug. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Spanner, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Spanner, zweiter Teil. Was bisher geschah. Maloney soll einen Spanner unschädlich machen, der in einer Hochhaussiedlung einer Frau nachts mit einem Feldstecher in die Wohnung stiert. Außer ihr scheint niemand den Spanner gesehen zu haben, deshalb legt sich Maloney am Abend auf die Lauer und wartet. Doch anstelle des Spanners fährt mitten in der Nacht die Polizei vor, der ein Leichenfund gemeldet wurde. Und tatsächlich liegt unmittelbar vor einem der Wohntürme eine Leiche. Sie trägt eine Polizeiuniform. Am Leichenfundort herrschte eine gedrückte Stimmung vor, da es sich rasch herumgesprochen hatte, dass der Tote ein Kollege gewesen war. Die Mordwaffe wurde in einem Gebüsch sichergestellt, es handelte sich um ein Küchenmesser. Früh am Morgen wurde am Tatort nach weiteren Spuren gesucht. Üble Sache, Maloney. Beim Toten handelte es sich um den Streifenbeamten Fridolin Fenchel, der wegen undisziplinierten Verhaltens für 3 Wochen vom Dienst suspendiert war. Er war suspendiert, trug aber trotzdem die Uniform. Ist das erlaubt? Ein guter Polizist ist immer im Dienst, Maloney. Sehen Sie mich an. Ich betrachte lieber die Sträucher und Hecken, da bekomme ich kein Magenbrennen. Die Frage ist, warum Fenchel nachts hier war. Er wohnte außerhalb der Stadt. Cherchez la femme, wie der Franzose sagt. Wenn er hier im Hochhaus eine Freundin hat, weshalb vermisst die ihn nicht? Hat man bei dem Toten vielleicht eine Maske gefunden? Eine Maske? Maske. Weshalb sollte ein Polizist eine Maske tragen, Maloney? Polizisten tun so etwas nicht. Wir sind charakterlich gefestigt und über jeden Zweifel erhaben. Hier in der Gegend soll ein Spanner sein Unwesen treiben. Polizisten sind keine Spammer. Wir verschicken nur sinnvolle E-Mails. Der Mann hat auch nicht vor fremden Fenstern gespammt. Er hat gespannt. Ein Spanner. Spanner. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Daran ist das Fernsehen schuld. Die zeigen immer nur diese Doku-Soups. Da kann man anderen Leuten bei der Arbeit zuschauen. Wer aber ständig anderen Leuten beim Leben und Arbeiten zuschauen darf, der kommt auf den Geschmack. Spanner haben ein Flair für Schlafzimmer. Sie sollten die Wohnung des toten Polizisten durchsuchen. Vielleicht finden sie ja eine Maske. Wir gehen von einem Raubmord aus. Wir fanden bei Fenchel den Beleg eines Bankautomaten. Er hat am Abend 500 Franken abgehoben. Die sind verschwunden. Klarer Fall, Maloney. Jemand hat gesehen, wie er Geld abhob, ist ihm gefolgt und wollte ihn ausrauben. Fenchel hat sich gewehrt und er wurde erstochen. Meine Klientin war schlaftrunken, als ich bei ihr klingelte. Sie zeigte sich erschüttert und neugierig zugleich, als ich ihr von den nächtlichen Ereignissen berichtete. Da sie es eilig hatte und ihren Zeitplan einhalten musste, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen, machte sie sich im Bad zurecht und ließ mich hinter der angelehnten Tür berichten. Der Spanner trägt keine Uniform, das wäre mir aufgefallen. Er stand einmal im Mondlicht und da drüben steht auch eine trübe Laterne. Er trug Straßenkleider, da bin ich mir sicher. Die Nachricht vom Leichenfund wird den Spanner davon abhalten, in den nächsten Nächten in ihr Schlafzimmer zu starren. Aber er wird zurückkommen, sobald sich die Lage beruhigt hat. Bald wird es kühler und damit verschwinden auch die Spanner wieder. Ich glaube nicht, dass es was bringt, die nächsten Nächte wachsam zu sein. Ich möchte aber, dass Sie den Spanner überführen. Ich habe diese Nacht seit langem wieder einmal richtig gut geschlafen. Wir müssten uns vorher aber noch über einen Nachtzuschlag unterhalten. Ich habe Ihnen gesagt, was ich maximal bereit bin auszugeben. Sollten Sie den Spanner nicht überführen, werde ich mich beim Konsumentenschutz über Sie beklagen. Und dann kriegen Sie keine Aufträge mehr. Obwohl ich ihr klar machte, dass ich mich weder von Konsumentenschützern, Polizisten, Politikern oder Rentnern in Turnschuhen einschüchtern lasse, bestand sie auf ihrer Forderung, die die wiederum meinen Berufsstolz weckte. Ein Spanner war nun wirklich kein Problem, ein Polizistenmörder schon eher. Für Ersteres wurde ich bezahlt, für Letzteres nicht. Auch Herr Helfer war ein fleißiger Mensch. In einem Block wie diesem gibt es immer etwas zu tun. Da kann ich nicht aussetzen wegen eines Todesfalls. Natürlich ist es erschütternd, wenn ein junger Mann getötet wird, aber hier werde ich immer wieder mit Schicksalen konfrontiert. Dem Huber zum Beispiel ist während des WM-Finals der Fernseher ausgestiegen. Er rief mich verzweifelt an und ich lud ihn zu mir ein. Da, das ist Nachbarschaftshilfe. Das ist zweifellos bemerkenswert. Trotzdem scheint in diesem Hochhauskomplex einiges im Argen zu liegen. Ein Spanner und ein toter Polizist sind nicht gerade guter schweizerischer Durchschnitt, oder? Es liegt an der fehlenden Durchmischung. Früher hat die Verwaltung genommen, wer sich beworben hat. Heute wählt man nach verschiedenen Kriterien aus. Herkunft, Alter, Kinder oder alleinstehend, Haustiere oder nicht, Religion. Das wird alles berücksichtigt, damit die Durchmischung stimmt. Das macht Sinn. Vielleicht hat die Verwaltung auch einen Mörder berücksichtigt, damit die Durchmischung weiterhin angewandt werden kann. Der Polizist hat nicht hier gewohnt. Ich habe ihn auch nie zuvor gesehen. Ich habe gehört, dass ihn wahrscheinlich jemand an einem Geldautomaten beobachtet hat und ihm gefolgt ist. So etwas geschieht ja immer wieder. Das ist nur ein möglicher Tathergang. Ich glaube, dass der Fall komplexer ist und dass der Spanner ein Teil davon ist. Ach was, die Frau hat überreagiert. Vielleicht hat sie einen Mann beobachtet. Vielleicht eher zufällig. Ja, wissen Sie, ganz unter uns, es gibt nicht nur Männer, die zu Exhibitionismus neigen. Ich wurde auch schon gerufen, weil ein Abfluss verstopft war. Und geöffnet hat mir eine halbnackte Dame, die nach Likör roch. Ja, da tue ich dann so, als hätte ich weder Augen noch Nase. Er erzählte mir weitere Anekdoten aus seinem Berufsalltag. Danach war ich froh, ein schlecht bezahlter Privatdetektiv zu sein. Offenbar hatte jeder Beruf seine Schattenseiten und selbst Hausfrauen konnten ein Lied davon singen. Frau Wanner saß traurig auf einer Parkbank vor den Hochhäusern und sang mir ihr Lied vor. Jetzt schaut er sich die Boxenperspektive an. Da sieht man minutenlang überhaupt nichts. Er aber sagt, dass es hochinteressant sei, den Teamhelfern zuzuschauen. Ich habe ihm erzählt, dass vor dem Haus ein Polizist ermordet wurde. Er hat nur was von Reifenstopp gesagt. Glauben Sie, dass eine Paartherapie helfen würde? Ich denke, ein Stromausfall wäre hilfreicher. Haben Sie bei Ihrer Freundin übernachtet? Ja, wir waren noch spazieren. Sie hat einen kleinen Hund. Und wissen Sie was? Da haben wir den Spanner gesehen. Und wie haben Sie ihn erkannt? Trug er ein Schild mit der Aufschrift Vorsicht, Spanner! Nein, er trug eine Maske. Und er hatte einen Feldstecher dabei. Als er uns sah, ist er weggerannt. Ist Ihnen an dem Mann etwas aufgefallen? Seine Kleidung, sein Gang? Es war dunkel und er trug dunkle Kleider. Doch, da war etwas Ungewöhnliches. Der Mann rannte rückwärts. Er rannte rückwärts davon? Ja, und er war verflixt schnell. Ich habe darüber gelesen. Es gibt Spinner, die wettkampfmäßig rückwärts rennen. Das muss einer dieser Typen sein. Sie stand auf und demonstrierte mir, wie der Mann weggerannt war. Schon nach wenigen Metern strauchelte sie und fiel auf den Rasen. Ich half ihr auf und sofort war ein Paar zur Stelle, das Frau Wanner fragte, ob ich sie belästigen würde. Sie kicherte nur, schaute auf die Armbanduhr und sagte, dass die Boxenperspektive gleich zu Ende sein würde. Ich machte einen Boxenstopp im Polizeipräsidium. Na, Maloney? Haben Sie gut geschlafen? Sie sehen aus, als hätten Sie den Morgen auf einer Parkbank verbracht. Ich schlafe dann, wenn ein Fall geklärt ist. Sie hingegen arbeiten nur zwischen zwei Kreuzworträtseln. Ein Polizistenmord hat oberste Priorität. Das kommt noch vor der neuen Mannstopp-Munition. Die sollte heute eigentlich getestet werden. Wir haben im Internet einige Freiwillige gefunden, die sich gegen einen Unkostenbeitrag anschießen lassen. Auch wenn es Sie nichts angeht, Maloney, Ich bin gerne bereit, unsere Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen. Nur zu, ich bin ganz Ohr. Wurde Ihr Kollege von einem zufällig herumfliegenden Messer getroffen? Oder hat ein Messerwerfer im Zirkus einen Fehlwurf gemacht? Wir fanden das Auto von Fridolin Fenchel. Darin lagen seine Straßenkleider. Er hat sich vermutlich erst im Auto umgezogen. Wir fanden auch Uhren, Sammlerstücke. Fenchel hat mit alten Uhren gehandelt. Das wissen wir nicht. Auf alle Fälle muss er etwas vorgehabt haben. Vielleicht hat er auch etwas gesehen. Haben Sie nicht gesagt, dass in der Gegend ein Spanner unterwegs ist? Vielleicht wollte er den Spanner überwältigen und hat deshalb die Uniform angezogen. Wie ich schon sagte, ein guter Polizist ist immer im Dienst. So, jetzt ist Mittagspause. Es gibt Gehacktes mit Hörnli und Apfelmus. Er klatschte voller Vorfreude in die Hände, während ich mir Gedanken darüber machte, ob der Spanner und der Mörder ein und dieselbe rückwärts rennende Person war. Ich versuchte, das Polizeipräsidium rückwärts zu verlassen und prallte in einen rundlichen Beamten, der mich grimmig zurechtwies. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Spanner, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Spanner, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. In einer Hochhaussiedlung treibt ein Spanner sein Unwesen. Maloney soll den Mann überführen. Als er sich nachts auf die Lauer legt, begegnet er einigen Nachtschwärmern, jedoch keinem Spanner. Dafür wird vor einem der Häuser ein ermordeter Polizist aufgefunden. Schon bald stellt sich heraus, dass Spanner und Mörder ein und dieselbe Person sein könnten. Maloney erfährt zudem, dass der Spanner offenbar gut und schnell rückwärts rennen kann. Vergeblich versuchte ich telefonisch Auskünfte über Rückwärtsläufer zu erhalten. Eine nette und geduldige Frau bei der Auskunft verwies mich an ein Teppichgeschäft. Und ein brummiger Herr des Leichtathletikverbandes beschwerte sich darüber, dass solche Kuriosa mehr Beachtung fanden als die regionalen Leichtathletik-Meetings. Schließlich wurde ich im Bahnhof fündig. Dort kommt man billig ins Internet und Maloney zu seinen Informanten. Machen Sie sich nur über uns lustig. Eines Tages wird nur noch rückwärts gelaufen. Am besten, Sie beginnen sofort mit dem Training. Ich würde mich gerne einem erfahrenen Rückwärtsläufer anschließen. Kennen Sie vielleicht jemand, der in der Nähe der Hochhaussiedlung Hochmatt wohnt? Hochmatt? Hochmatt. Ja, da wohnt tatsächlich einer aus unserem Verein. Ah. Wir werden nämlich täglich mehr. Wie heißt der Mann? Sie sind ernsthaft daran interessiert, das Rückwärtslaufen zu erlernen? Ich überlege mir sogar, eine eigene Disziplin zu erfinden, rückwärtsgehend ein Kreuzworträtsel zu lösen. Wir betrachten das Rückwärtsgehen als seriösen Sport. Also gut, ich werde für den Rückwärtsgehmarathon trainieren. Wie heißt der Mann, der mich unterrichten kann? Helfer, Franz. Aber ich muss ihn zuerst fragen, ob er mitmacht und ob er ein Honorar verlangt. Ich bedankte mich bei dem Mann und ging rückwärts zur Tür, was er skeptisch beobachtete. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass es in der Wand überall kleinere und größere Risse gab. Vermutlich rührten sie von ersten Trainingseinheiten her. Als ich am Abend zur Hochhaussiedlung kam, wurde mir beschieden, dass Herr Helfer gerade am Helfen war, bei meiner Klientin. Natürlich ist alles in Ordnung. Was soll denn sein? Da ist jemand in Ihrem Bad? Ja, der Ablauf ist verstopft. Herr Helfer war so freundlich, mir zu helfen. Ist er rückwärts zur Tür reingekommen? Rückwärts? Sie sprechen in Rätseln. Hat er seine Maske dabei? Eine Maske? Sie glauben doch nicht, dass Herr Helfer der Spanner ist. Nein, das ist absolut unmöglich. Vielleicht kann er uns das selber beantworten. Herr Helfer, ja? Kommen Sie mal. Ist er öfter hier in der Wohnung? Nur wenn etwas defekt ist. Kein Problem, Frau Stampfli, der Abfluss funktioniert wieder. Ah, wunderbar. Ich habe gehört, dass Sie vorzüglich rückwärts gehen können, Herr Helfer. Ja, das ist ein Hobby von mir. Ein Hobby? Ich glaube, es ist viel mehr. Sie haben es so verinnerlicht, dass Sie sogar rückwärts rennen. Man hat Sie in der Nacht, als der Mord geschah, beobachtet. Das ist unmöglich. Ich verbringe die Abende vor dem Fernseher, so wie jeder anständige Schweizer. Und so wie jeder anständige Schweizer fällt es Ihnen schwer, liebgewordene Dinge wegzuschmeißen. Ich bin sicher, dass sich in Ihrer Wohnung die Maske und der Feldstecher finden lassen, mit denen Sie Frau Stempfli beobachtet haben. Da gehen Sie jetzt nicht ein bisschen zu weit? Herr Helfer ist nicht irgendwer. Er wird in der ganzen Wohnsiedlung sehr geschätzt. So ist es. Muss jetzt gehen. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass der Spanner auch der Mörder des Polizisten ist. Sie können sich denken, wie man mit einem Polizistenmörder umspringt. Soll ich die Polizei verständigen? Ich bin doch kein Mörder. Aber Sie sind ein Spanner. Es hat mich einfach getrieben. Schauen Sie sich Frau Stempfli an. Ist sie nicht wunderschön? Aber Herr Helfer, das geht doch nicht. Doch nicht so. Aber wenn ich Sie gefragt hätte, ich meine, ob Sie ohne Kleider, ganz seriös, nichts mit Grapschen und so. Warum versuchen Sie es nicht? Was? Mich zu fragen. Ich darf? Also gut. Frau Stempfli, darf ich Sie einmal nackig sehen? Nein. Und jetzt verschwinden Sie. Also gut. Es tut mir leid. Wenn Sie mich und alle anderen Frauen in Zukunft in Ruhe lassen, werde ich von einer Anzeige absehen. Ja, danke. So, jetzt aber raus. Ja. Und Sie auch, Maloney. Hm. Schicken Sie mir eine Rechnung. Ich begleitete den völlig niedergeschlagenen Helfer nach draußen. Er ging gesenkten Hauptes rückwärts neben mir her. Eine ältere Frau starrte uns mit weit geöffnetem Mund nach. Helfer setzte sich auf einen Stein und bat mich, mit niemandem über die dunkelste Stunde seines Lebens zu sprechen. Ich habe so etwas noch nie zuvor gemacht und ich wusste, dass es nicht richtig ist, aber ab dem zweiten, dritten Bier trieb es mich hinaus. Diese Frau Stempfli, ich bringe sie nicht aus dem Kopf. Sie sollten rückwärts in die Mongolei gehen. Was? Wenn Sie zurück sind, haben Sie Frau Stempfli vergessen und sie ist wahrscheinlich umgezogen. Das ist ja das Traurige. Sie wird ausziehen und ich werde sie nie wiedersehen. Gibt es in den Hochhäusern jemand, der mit Uhren handelt? Alte Armbanduhr. Ja, der Defner. Könnte es sein, dass er in illegale Geschäfte verwickelt ist? Man hört so dies und das. Dann beginnen Sie mit dem dies und lassen Sie auch das nicht aus. Ich war einmal in seiner Wohnung wegen eines Leitungsbruchs. Er hat alles mit Tüchern abgedeckt, aber ich habe gesehen, dass da jede Menge Handys und andere Elektronik rumsteht. Das hört sich nach einem Hehler an. Aber vielleicht handelt er ja legal mit dem Zeug. Ich schwärze auf jeden Fall niemanden an. Bin jetzt ein gebranntes Kind. Er begann wieder über sein tragisches Schicksal zu lamentieren und erzählte, wie trostlos sein Leben künftig sein werde, ohne jegliche Hoffnung, dem Körper von Frau Stempfli nahe zu sein. Ich ließ ihn zurück und rief bei der Polizei an. Nachdem ich eine Tonbandstimme darauf hinwies, dass die Polizei neuerdings auch im Internet abrufbar sei, meldete sich eine andere Stimme, die mir zu verstehen gab, dass mein Anruf zu Fortbildungszwecken aufgezeichnet werden könne. Eine Stunde später standen wir in der Wohnung von Herrn Defner. Ich handle mit allem. Ist das neuerdings verboten? Ist Ihre Firma im Handelsregister eingetragen oder haben Sie eine beschränkte GmbH? Ich bin eine Einzelfirma. Wenn Sie etwas kaufen möchten, bitteschön. Ein junger Mann hat bei Ihnen eine Uhr gekauft. Das ist schon möglich. Genau, die Uhr. Wir haben sie analysiert. Die Uhr wurde vor 3 Wochen bei einem Einbruch entwendet. Ich habe sie auf einem Flohmarkt erstanden. Das ist nicht verboten. Und ob es verboten ist, gestohlene Ware zu kaufen? Nicht nur der Verkäufer, auch der Käufer macht sich strafbar. Meinetwegen. Ich bezahle die Buße. War das alles? Der Kunde war nicht irgendein Kunde, er war Polizist. Davon weiß ich nichts. Genau genommen war er vom Dienst suspektiert. Aber ein guter Polizist ist immer im Dienst. Er zog sich in seinem Wagen die Uniform an und wollte sie verhaften. Sie aber haben den Mann erstochen. Ist er vor dem Haus auf Sie zugekommen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Der Polizist hat sich gewehrt. Wir haben unter seinen Fingernägeln Hauptartikel... Hautpartikel gefunden. Was ist mit den Kratzern an Ihrem Hals, Herr Defner? Meine Freundin kann im Bett ziemlich wild werden. Ich werde jetzt dann auch gleich wild. Sie sind verhaftet. Ach, auf der Stelle. Es gab ein Handgemenge. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte nur, dass er mich in Ruhe lässt. Erzählen Sie das dem Haftrichter. Ich habe genug gehört. So, jetzt müssen wir nur noch den Spanner-Ding festmachen. Dann herrscht wieder Ruhe im Quartier. Um den Spanner habe ich mich gekümmert. Er hat ausgespannt. Wunderbar. Der Feierabend ruft. Wird mir angerechnet, dass ich nicht geflohen bin? Und ob Ihnen das angerechnet wird? 5 Jahre extra. Ich habe das Gefühl, dass noch irgendwas fehlt. Richtig, Maloney. Das beruhigende Geräusch von Handschellen, die zuschnappen. Ich dachte an etwas anderes. Das ist ganz normal, Maloney. Ab einem gewissen Alter fehlt immer etwas. Ich habe ein Buch gelesen. Danke, jetzt weiß ich, was es war. 5 Jahre bin ich jetzt schon in diesem Geschäft tätig und noch nie hatte ich was mit der Polizei zu tun. Eigentlich war ich bis vor kurzem ein völlig unbescholtener Verbrecher. Er nickte eifrig, doch ich verstand trotzdem nicht, worauf er hinaus wollte. Offenbar legten auch die Verbrecher heutzutage Wert darauf, unbescholten zu morden. Ich rief Frau Stempfli an, doch die wollte mich nicht sehen, weil im Fernsehen ein guter Film lief. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Spanner, 3. und letzter Teil. Fall ist gelöst. Gehört haben wir Michael Schacht, dass Philip Maloney der Jodo gesagt hat als Polizist. Weiter Sandra Moser, der Peter Fischli, Carol Blond, André Toni und der Marco Biondi.